Warum bezeichnet man die dritte Person der allerheiligsten Dreifaltigkeit eigens mit dem Namen Heiliger Geist? Wie Christus ja selber macht, wenigstens im Taufbefehl, nennt er ja alle drei göttlichen Personen ganz ausdrücklich, taufet alle Völker im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das ist also nicht eine freie Erfindung irgendwie, sondern kommt direkt aus der Offenbarung durch Christus. Man bezeichnet die dritte Person der allerheiligsten Dreifaltigkeit eigens mit dem Namen Heiliger Geist, weil sie vom Vater und vom Sohn durch Hauchung und Liebe ausgeht. Ja, durch diese Art und Weise, wie der Heilige Geist aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, durch Willen und Liebe, durch Hauchung und Liebe. Hauchung im Lateinischen eben Spiratio, Spiritus, ja, Heiliger Hauch, Heiliger Geist. Deswegen ist dieser Name sehr angebracht, hilft unserem Verständnis. Ja. Wie gesagt, in der Lehre von der heiligsten Dreifaltigkeit muss man immer darauf zurückkommen, was die Kirche immer wieder sagt, Theologen immer wieder sagen, dass der einzige Unterschied besteht darin, dass eine Person nicht die andere ist. Sonst gibt es keinen Unterschied, es gibt keinen realen, keinen wirklichen Unterschied zwischen den Personen, die sie irgendwas trennt. Eine unterscheidende, trennende Unterscheidung, Differenza Discretionis, wie es die Kirche in der Präfation von der allerheiligsten Dreifaltigkeit ausdrückt, gibt es nicht. Ohne Unterscheidung der Trennung, ohne trennende Unterscheidung sind die Personen gleich, ewig, gleich, unendlich, gleich, allmächtig und so weiter.